1. Am nächsten Morgen verab skiedet sich Leben früh von seinen Enkeln und Tochten, kast sie und Kurti anschließend zu seinem Wohnsitz zurück. 2. Jacob setzte ebenfalls sein Reis fort, wo bei ihm unterwegs Engel Gottes begegneten. 3. Als Jacob sie sah, sagte er, dies ist Gottes Heerlager, und nannte den Ort die Schalb Mahanaim. 4. Jacob sandboten zu seinem Bruder Esau voraus, der im Land Seir, die im Gebiet der Edomiter, lebte. 5. Beauftragte mit der Botschaft, sagt meinem Herrn Esau, den Diener Jacob las dir mitteilen, das ich bis jetzt bei Leben gewohnt habe. 6. Ich habe Rinder, Esel, Schaf, Nektar und Magda erworben und sende dir nun dies Nachricht, damit ich den Gunst find. 7. Die Boten Kurten zu Jacob Zurücken berichteten, wer trafen deinen Bruder Esau, ist bereits unterwegs, mit 400 Mann in Gegen zu kommen. 8. Jacob Geriet in Gross Furcht und Angst, daraufhin teilte er die Menschen, Schaf, Rinder und Kamele, die bei im Wehren, ins Way Lager auf. 9. A Dach namlich, falls Esau das ein Lager angreift und vernichtet, konnte das ander Lager möglicherweise entkommen. 10. Jacob betet, Gott meins Vorfahren Abraham und meins Vaters Isaac, Herr, du hast zu mir gesagt, kehre in dein Heimatland und zu deiner Verwandtschaft zurück, und ich werde dir Gutes tun. 11. Ich bin all der guten Treue, die du deinem Diener erwiesenest, nicht würdig, denn ich überquert den Jordan lediglich mit meinem Stab, und nun besitz ich zwei Lager. 12. Bitte rett mich aus der Hand meines Bruders Esau, denn ich fürchte, konnte kommen und unsel toten, so wohl Mutter als auch kinder. 13. Du hast jedoch versprochen, ich werde dir Gutes tun und den Nachkommen so zahlreich machen wie den Sandem mir, der unsalber ist. 14. Jacob verbrach die Nacht dort und wollte anschließend einen Teil seines Besitzes als Geschenk für seinen Bruder Esau aus 15. Dazu gehorten 200 Ziegen und 20 Bock, 200 Mutterschafe und 20 Widder. 16. Des Weiteren 30 Sorgen Kamelstuten mit ihren Fohlen, Wesig Young Kuhe und Zen Young Stier, so is 20 Eslinen und Zen Eselsfohlen. 17. Übergab dies Tier seinen Dianen, Jied Herd Einzeln, und befahl ihnen, Zeit voraus und last Jewels einen Abstand zwischen den Herden. 18. Dem Vordesten Diener Trugger auf, wenn mein Bruder Esau dich trifft und fragt, wem gehorst du an, wohin gehst du, und wem gehoren dies Tier vor dir. 19. Dan Antwort, sie sind ein Geschenk deines Dieners Jacob für meinen Herrn Esau, selbst fault uns unmittelbar nach. 20. Agab dem Zweiten, Dritten und allen anderen Triben der Herden dieselbe Anweisung und sagt, Genoso sollt zu Esau sprechen, wenn in Treft. 21. Sagt ihm, den Diener Jacob fault uns unmittelbar nach. Jacob dach namlich, ich werde in mit dem vorausgeschickten Geschenk besamftigen, danach werde ich im personlich begegnen, vielleicht werde mich dann nadig empfangen. 22. Warren das Geschenk vorausgeschickt werde, verbrach Jacob selbst die Nacht im Lager. 23. In derselben Nacht stand auf und überquert mit seinen beiden Frauen, seinen beiden Magden und seinen Elfsonen die Furt des Jabbok. 24. Erbracht sie und all seinen Besitz über den Fluss. 25. Jacob blieb all ein Zurück, und ein Mann rang mit im bis zum Anbruch der Morgenrot. 26. Als der Mann erkannte, dass Jacob nicht beswingen konnte, schlug ihn auf die Haft von, so dass Jacobs Haft waren des Kampfers verrenkt word. 27. Der Mann sagt, lass mich los, denn der Morgen brichten. Jacob erwidert, ich lasse dich nicht los, sei denn, du segnest mich. 28. Daraufhin fragte der Mann in, why is dein Name? Er antwortet, Jacob. 29. Der Mann sagt, dein Name soll nicht lange Jacob sein, sondern Israel, denn du hast mit Gott und mit Menschen gekämpft und hast gesiegt. 30. Jacob bat, nenn mir doch deinen Namen. Beantwortet, warum fragst du nach meinem Namen? Dann signiert ihn und diesem Ort. 31. Jacob nannte den Ortniel, den er sagt, ich habe Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen und bin denicum leben geblieben. 32. Als er Niel hinter sich ließ, ging die Sun auf, er hinkte jedoch auf Grund seiner Haft. 33. Aus diesem Grund essen die Israeliten bis heut nicht die Sena, die über die Haft von Loft, weil der Mann Jacoben diese Sena der Haft von geschlagen hat.